In München liest der 23-jährige Arbeiter Josef Bachmann die Hetzartikel gegen Rudi Dutschke in der Boulevard- und der rechtsextremen Presse. Am 10. April setzt er sich in den Nachtzug nach Berlin. Er erkundigt sich, wo Dutschke wohnt und erfährt, Dutschke sei vielleicht im SDS-Zentrum am Kurfürstendamm 140. Als er da eintrifft, wartet Rudi Dutschke auf der Straße, dass die Apotheke nebenan öffnet, um Medizin für seinen kleinen Sohn zu kaufen. Bachmann geht auf ihn zu, fragt, ob er Rudi Dutschke sei, zieht die Pistole und feuert 3 Schüsse ab. Er rennt weg, wird aber von der Polizei gefasst. Zunächst zu den neuesten Nachrichten. Am Abend dieses Tages versammeln sich 2000 Studenten im Audimax der Technischen Universität. Der AStA-Vorsitzende der Freien Universität, Wolfgang Landsberg, sagt: Wir wissen wahrscheinlich alle, dass den Rudi 3 Schüsse im Gesicht getroffen haben. Wir wissen alle, was das bedeutet, eine Hirnoperation nach Schussverletzungen. Den Chirurgen gelingt es, die Kugeln aus dem Kopf Dutschkes zu entfernen und sein Leben vorläufig zu retten. Im Audimax der TU schlägt die anfängliche Ratlosigkeit der Studenten in Wut um. Kommilitonen, die außerparlamentarische Opposition, insbesondere die Studenten, haben seit Jahren zu Recht darauf verwiesen, dass in dieser spätkapitalistischen Gesellschaftsordnung ein latenter Faschismus schlummert. Dieser latente Faschismus ist jetzt manifest geworden und wir müssen wieder einmal als gejagte Oppositionelle reagieren. Aber wir müssen jetzt derart hart reagieren, dass damit so etwas in Zukunft nicht mehr geschehen kann. Die Studenten beschließen, zum Verlagshaus des Axel Springer Verlages zu marschieren und dort zu demonstrieren. Die Demonstranten haben sich auf dem Verlagshaus gegenüberliegenden Grundstücke zurückgezogen. Es hat Verletzte gegeben während der letzten Stunden. Verletzte durch Steinwürfe, denn immer wieder prasselten die Steine gegen die Fassade und auch gegen die Fenster. Im Laufe des Abends eskaliert die Demonstration vor dem Verlagshaus. Firmenwagen des Springer-Konzerns werden umgestürzt und angezündet. Erst später stellt sich heraus, dass ein Spitzel des Verfassungsschutzes die Demonstranten dazu angestiftet hat. Die Demonstration ist der Auftakt für das unruhigste Osterfest, das die Bundesrepublik bis dahin erlebt hat. In zahlreichen Großstädten kommt es zu Demonstrationen und Krawallen.